Unternehmertum. Startups, Unternehmensgründungen und Co. Problembeschreibung. Schaut man sich Unternehmertum im Online-Bereich an, so sieht man recht gut, wie einfach es für so ziemlich jeden ist, auch für einen Jugendlichen in einer Garage, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Die Kosten beschränken sich meist auf einen eigenen Computer und Internetanschluss. Dies erklärt auch, wie es in den vergangenen Jahren zu dem unglaublichen Boom der Online-Businesses gekommen ist. Das Gegenteil wiederum ist der Bereich vieler Hardware-Industrien, bei denen meist Millionen oder sogar Milliarden Euro an Start-Investitionen erforderlich sind, um loslegen zu können. Dazwischen gibt es viele Unternehmerbereiche, welche eigentlich mit recht wenig Kapital gegründet werden könnten, die jedoch aufgrund anderer Faktoren, wie zum Beispiel Vertrauen, Gesetz oder Moral, oft nicht möglich sind. Lösungserklärung. Während Gesetz und Moral nicht ganz so einfach anzugehen sind, so lässt sich Vertrauen gerade durch eine Blockchain hervorragend schaffen. Wir haben viele der Anwendungsbereiche bereits besprochen. In diesem Abschnitt möchte ich jedoch noch einmal betonen, wie drastisch die Veränderungen für Unternehmer in Zukunft sein werden, wenn eine Blockchain Vertrauen schaffen kann, ein Erfordernis, das zuvor Unmengen an Geld gekostet hätte. Plötzlich kann ein 14-Jähriger eine revolutionäre Bank aus dem Kinderzimmer herausgründen. Ein Mensch in einem abgelegenen und eigentlich nicht sehr vertrauenserweckenden Land kann eine vertrauenswürdige Pharmafirma ins Leben rufen. Oder ein Student kann das Auditsystem komplett revolutionieren. Wann immer ein Monopol aufgebrochen wird, belebt der Wettbewerb das Geschäft. Genau dies wird die Blockchain-Technologie für den gesamten Unternehmensbereich in zahlreichen Feldern ermöglichen. Wie das Internet die Gründung von Millionen Unternehmen auf dem Feld der Kommunikation erst ermöglicht hat, so wird dasselbe durch Blockchain auf dem Feld des Vertrauens passieren. Herausforderungen. Genau wie beim Internet wird die Blockchain-Technologie ihre Zeit benötigen, um den erwarteten Siegeszug anzutreten. Unternehmer müssen erst lernen, gute Anwendungen durch Dezentralisierung zu schaffen, um auf diese Weise Nutzen für ihre Kunden zu stiften. Alternativmöglichkeiten. Es gibt keine Alternativen zu der oft besseren Lösung, welche eine Blockchain darstellt. So wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis wir vom nächsten 19-Jährigen hören, der im Studentenheim das nächste Unicorn, also eine Firma im Wert von über 1 Milliarde Euro, geschaffen hat. Nur eben diesmal nicht im Internet, sondern im Blockchain-Bereich. Praxisbeispiele. Seit dem Boom des Internets gab es nie wieder einen solchen Boom an Unternehmensgründungen wie bei dezentralen Anwendungen. Auch wenn es heute noch recht wenige wirklich erfolgreiche gibt, so reicht es, wenn nur 1% davon Erfolg hat, um die Welt für immer zu verändern. Blockchain wird das Unternehmertum mindestens genauso revolutionieren, wie es das Internet bereits zuvor getan hat. Die Blockchain-Technologie bietet dafür schlichtweg eine Plattform zur Vereinfachung eines sonst komplexen Prozesses, nämlich der Vertrauensbildung. Ich habe nun über 100 der innovativsten Blockchain 2.0 Anwendungen der Post-Bitcoin-Ära vorgestellt. In einem späteren Kapitel werde ich noch einmal genauer darauf eingehen, wie du nun von deiner Idee zur Umsetzung und dann schlussendlich hoffentlich zum Erfolg gelangst. Davor möchte ich jedoch deine Begeisterung ein bisschen zähmen und dir ein paar potenzielle Gefahren für die Blockchain-Technologie aufzeigen, welche diese leider zerstören oder bremsen könnten.